WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht gibt's ein festes Thema bei uns und das Thema heißt anonymer Sex. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die anonymen Sex betreiben. Also seid ihr zum Beispiel Fans von Swingerclubs, von Sexpartys, von Parkplatz-Sex, von Gangbang-Veranstaltungen oder von Bareback-Sessions oder von Darkrooms oder was es so alles gibt. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, sehr gerne. Wir sind sehr gespannt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin zum Thema anonymer Sex ist Felicitas. Und sie ist 34. Hallo? Ja, hallo Felicitas. Hallo. Freue mich, dass du da bist. Ja, meine Liebe, du hast dich zum Thema anonymer Sex gemeldet. Genau, ich habe eben mal ganz spontan angerufen und dachte, ich kann zu dem Thema was sagen und deine Redaktion war auch ganz schön heiß drauf. So. Ich gehe in Swingerclubs. Ach guck. Ja. Da haben wir schon gleich das erste Beispiel. Genau. 34 Jahre alt, gehst du alleine oder mit einem Partner in den Swingerclub? Also ich gehe nie mit einem festen, also ich bin nie mit einem festen Partner gegangen. Ich bin schon mal mit einem Bekannten gegangen, mit dem ich auch schon mal öfter gegangen bin. Ich bin aber auch schon alleine gegangen. Ich bin schon mit einer Freundin gegangen. Ich bin schon mit einer großen Gruppe gegangen. Ganz unterschiedlich. Wie lange gehst du denn schon? Um die 10 Jahre etwa. So lange schon? Ja. Warum? Also immer mit Unterbrechung. Also wenn ich eine Beziehung hatte, was auch mal der Fall war, dann habe ich auch schon mal so 2-3 Jahre Pause gemacht. Mhm. Weil halt die Person das nicht so ganz so pralle fand. Und ja, dann musste ich halt pausieren. Was reizt dich als Frau, in einen Swingerclub zu gehen? Aufregenden Sex, ne? Mhm. Was anderes als zu Hause im Schlafzimmer, immer mit dem Gleichen. Ja, welcher aufregende Sex wird denn da geboten, wo du immer hingehst? Ist auch ganz unterschiedlich. Ich finde einfach die Atmosphäre ganz schön, dass du halt irgendwie, du bist leicht bekleidet, kannst halt vorher an der Theke vielleicht noch ein bisschen in Kontakt treten, vielleicht noch ein bisschen erst was trinken, aber auch nicht unbedingt in Kontakt treten. Manchmal macht man da auch ganz spontan was und ja. Die Räumlichkeiten sind schön, ne? Es gibt ja auch, sag ich mal, so bizarre Bereiche oder Spielwiesen und ja. Also ich war noch nie in einem Singerclub. Schade, das hätte ich jetzt gedacht, dass du da schon mal warst. Nein, war ich nicht. Deswegen bitte ich, uns das mal ein bisschen näher zu beschreiben. Ist der Club oder sind die Clubs, in denen du verkehrst, wahrscheinlich sind viele Clubs ja nur auch sehr unterschiedlich, gibt es da verschiedene Räume, wo verschiedener Sex angeboten und gemacht wird? Genau, du kommst halt erstmal rein und dann bezahlst du deinen Eintritt. Und dann gehst du dich erstmal umziehen, ne? Also du gehst ja nicht mit Straßenklamotten da durch, sondern du hast ja irgendwie entweder schöne Wäsche an oder irgendwie ein Kleidchen als Frau. Und also als Frau hast du da ja auch wirklich echt viele Möglichkeiten. Ja, dann gehst du eigentlich erstmal vielleicht zur Theke, was trinken. Man kann auch immer ganz toll essen im Swingerclub. Die guten Clubs haben alle einen super Koch und ein echt tolles Buffet, sodass man erstmal ein bisschen sich stärken kann. Die haben auch oft eine Tanzfläche, dass du vielleicht da erstmal auch ein bisschen normale Party machst. Mhm. Und dann später gibt's halt Räumlichkeiten, angefangen von ganz langweiligen Pärchenzimmern mit einem schnöden Bett drinne, bis aber auch so richtigen SM-Bereich. Was, ne? Was ist ein langweiliges Pärchenzimmer? Wie dein Schlafzimmer. Achso, das sieht aus wie ein Schlafzimmer. Genau, wie ein Schlafzimmer, und halt nur ohne Bettzeug, ne? Weil zudecken ist ja nicht, ne? Ja, ja. Und da ziehen sich Pärchen zurück. Alleine. Kann man. Es gab auch mal einen Club, der hatte eine ganze Pärchenabteilung. Das heißt, da waren Solomänner quasi verboten, es sei denn, sie wurden von dem Pärchen mitgenommen. Aber es gibt halt auch Clubs, wo halt dieses Zimmer geschlossen werden kann, ne? Weil es gibt ja auch, sage ich mal, Pärchen, die jetzt sagen wollen, okay, wir wollen jetzt nicht mehr nur zu Hause im Schlafzimmer Sex haben, sondern mal woanders hin, trauen uns aber auch nicht so direkt vor den Augen aller anderen. Wobei das ja schon ein bisschen absurd ist. Wenn ich Paar bin, gehe ich ja nicht ins Swingerclub, um mich da wieder einzuschließen und alleine zu sein. Wenn, dann will ich doch auch irgendwas mit Leuten machen. Ich mache diesen Raum auch nicht zu. Verstehe. Aber es gibt halt so Pärchen. Man hört ja immer wieder, du sagst es gerade mal, man zahlt Eintritt und geht rein, dass Frauen umsonst reinkommen. Wie ist das? Ja, früher war das auch in allen Clubs eigentlich durchweg so. Und mittlerweile zahlen die Frauen Eintritt, wobei ich das aber auch gut finde, weil wir verzehren da auch etwas. Mhm. Wie hoch ist denn der Eintritt? Also für eine Frau zwischen 10 und 30 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Fürs Pärchen zwischen 50 und 100 Euro. Und für einen Solomann, ja, in so kleineren Clubs auch schon mal, kommen die für einen Fuffi abends rein. Aber ich denke, viele so über 100 Euro. Ach so, also als Kerl muss man da schon mehr blechen, obwohl auch nicht mehr isst oder vielleicht... Aber auch nicht immer. Es gibt jetzt die sind erst so in den letzten 3-4 Jahren gekommen, diese Herrenüberschusspartys. Da zahlen die Herren nur so um die 50 Euro. Da sind die Damen auch noch kostenfrei. Genau, da war ich auch noch vor kurzem. Ach so. Oder ein Zehner kostet das, glaube ich. Das heißt, du magst es, wenn mehr Männer da sind als Frauen? Ja, ich finde das schon sehr prickelnd, wobei ich da auch schon auf manchen Partys gewesen bin, wo es jetzt nicht prickelnd war, aber in der Regel sind ja wirklich wunderschöne Männer da. Ist das so? Ja, wirklich. Die begegnen mir leider nie auf der Straße, die sind nicht immer nur da. In welchem Alter ungefähr, von bis? Ja, das ist ja auch total jung geworden. Früher war das ja so, oder das ist auch wieder clubabhängig. Es gibt Clubs, sag ich mal, das ist eher so ein Rentnerclub, aber es sind mittlerweile so viele hübsche junge Männer so im Mitte-20-Bereich und wirklich auch tolle Körper und wo du dann auch wirklich was zu gucken hast und sagen kannst, Mensch, der gefällt mir, den nehme ich mir jetzt mal, oder, ne? Wo früher mal eher, vor 10 Jahren war ich auch oft im Club, wo ich gedacht habe, hier ist nix. Mhm. Hier heute mal ohne Sex. Ach so, das gab's auch schon, dass du dann irgendwann ein wenig enttäuscht nach Hause gegangen bist und... Na, ist ja nicht enttäuscht. Naja, gut. Ich bin ja auch so ein bisschen Voyeur, ne? Ach so. Das heißt, mir auch gerne was an und aber dann findet man vielleicht nicht unbedingt sein Gegenstück und dann geht man auch nach Hause ohne Sex gehabt zu haben. Bist du denn rein hetero orientiert? Nein, ich bin bi orientiert. Das heißt, denn du hast eine Riesenauswahl. Auch nicht zwangsweise, weil nicht jede Frau bi ist und viele Frauen sagen, sie seien bi und wenn man dann als Frau irgendwie da unten ran möchte, ja nee, aber das dann doch nicht. Ach so. Nur küssen oder so. Seit wann weißt du, dass du auch bisexuell bist? Schon lange, seit ich 19 bin. Wie hast du es bemerkt? Ich habe eine Frau getroffen, in die ich mich ganz schrecklich verliebt habe und habe festgestellt, ja, Frauen sind auch ganz nett. Verstehe. Was war denn bisher so das Ausgefallenste oder ja Verrückteste, was du in Sachen Sex dort erlebt hast? Da sticht jetzt nicht eins raus oder so. Also ich erinnere mich an einen Besuch aus der Anfangszeit, mir fallen zwei ein. Also aus der Anfangszeit, da gab es einen Besuch, da war ich damals in Bayern in einem Club und da wurde ich von einem Pärchen benutzt. Ach. Ich war das Spielzeug des Pärchens. Aha. Und es hat mich so im Nachhinein so richtig geflasht, weil ich dann so, oh mein Gott, die haben dich wirklich benutzt und du hast das mitgemacht und es war schön. Wie haben die dich denn benutzt? Ja, dann hat der Mann halt auch so Anweisungen gegeben, küss sie mal und dann sagt die Frau irgendwann, und jetzt mach mal was mit meinem Mann und ich habe das irgendwie auch so gemacht und es war schön. Hast du bei den vielen Besuchen jetzt in den vielen Jahren auch noch neue Facetten von deiner Sexualität entdeckt, die da quasi so rausgekitzelt worden sind? Eigentlich nicht. Also ich sag mal, ich bin so was Sextechniken angeht, sehr, ich sag mal, spießig, weil ich wirklich nicht viel mache. Mhm. Es gibt so viele Tabus, die ich habe, die ich auch einfach nicht breche. Aber magst du ein Tabu nennen? Analverkehr. Ah, okay. Analverkehr ist schon mal Tabu bei Felicitas. Völlig Tabu, genau. Was noch? Ich muss kein Sperma im Gesicht haben. Okay. Und ich möchte es auch gerne nicht schlucken. Okay, klare Ansage. Warum kein Analverkehr? Möchte ich einfach nicht. Ich möchte das da hinten nicht drin haben. Okay. Okay. Das ist das falsche Loch. Ja, das sind schon mal klare Ansagen. Wie sieht es so in Richtung SM-Sex aus? Finde ich interessant. Habe ich aber eigentlich so noch nichts ausprobiert. Ich war mal an so ein Andreaskreuz festgemacht und wurde auch schon mal so ein bisschen leicht gehauen. Ich habe auch einen Bekannten, mit dem gehe ich ab und zu im Club, der hat immer eine Gerte mit. Das ist sehr anregend, aber es ist ja, sag ich mal, noch kein SM. Mhm. Ich habe auch mal so Bondage-Geschichten gemacht mit einem Fotografen, aber mehr halt so für Foto, aber so richtig SM halt noch nicht. Das ist noch so ein Thema, was mich schon reizt. Aber da habe ich auch Angst vor, weil das macht man natürlich nicht mit jedem Hinz und Kunst im Swingerclub. Du heißt ja unser Thema anonymer Sex. Und in gewisser Weise ist ja der Sex in einem Club anonym. Normalerweise hast du einmal wahrscheinlich mit diesen Leuten Kontakt und dann siehst du die nie wieder. Oder ist das anders? Unterschiedlich. Es gibt Menschen, die siehst du wirklich und hast mit denen Sex und hast noch nicht mal einen Namen ausgetauscht. Und du trennst dich sogar noch vor dem Duschen gehen voneinander. Und es gibt aber auch welche, die lernst du im Club kennen. Ich habe auch Bekannte im Club kennengelernt, mit denen man nachher auch mal was anderes gemacht hat Sex. Und gehst ja auch ab und zu dann in dieselben Clubs wieder oder bist du immer am Wechseln? Es gibt so feste Clubs, die ich habe, wobei das ein bisschen schwierig geworden ist, weil einfach ein paar zugemacht haben, die ich sehr gerne gemocht habe. Einer ist abgebrannt vor 2 Jahren, den habe ich auch sehr gemocht. Deswegen ist die Auswahl mittlerweile ein bisschen beschränkter, was auch ich daran merke, dass ich einfach nicht mehr so viele Partys interessant finde und im Moment sehr wenig gehe. Aber man ist dann doch in den gleichen Clubs immer vertreten. Aber da kann es ja auch passieren, dass man doch den einen oder anderen immer wieder trifft. Natürlich, es ist ja sowieso auch, wenn du regelmäßig gehst, dann heißt das ja auch, du kommst in den Club, hi, na, wie geht's, genau. lange nicht gesehen. Und ne? Aber trotzdem siehst du ja neue Gesichter. Wenn du in einer Beziehung bist, hast du gerade gesagt, machst du es nicht? Ich habe nicht die richtige Beziehung dafür gehabt. Das habe ich eben schon zu deinem Redakteur auch gesagt. Ich wünsche mir das eigentlich mal, dass ich einen Mann habe. Mit dem du das auch machen kannst? Der das mit mir macht, genau. Weil ich bewundere immer diese Pärchen im Club, die das machen. Mhm. Ja, es ist ja so eine Bereicherung fürs Sexleben, meiner Meinung nach. Und ich fand das immer so ein bisschen blöd, wenn ich dann einen Partner habe. Nee, will ich nicht, mache ich auch nicht. Mhm. Ja? Kannst du denn das so für die Menschen vielleicht mal erklären, die nicht so Spaß an so anonymen Sexgeschichten haben? Was ist das Tolle am anonymen Sex für dich? Für mich persönlich ist es immer hemmungsloser. Es ist ja irgendwie immer so, wenn du mit deinem Partner zusammen bist, du teilst ja dein ganzes Leben und dann geht der Sex auch so in den Alltag über. Mhm. Und dann wird das kein leidenschaftlicher Sex in meinen Augen mehr, sondern das geht so über. Und dann nahm Sex, ja, ne, die Kinder müssen früh raus und was weiß ich. Ja, ja. Und dann streichen wir dann mal wieder die Decke und keine Ahnung. Mhm. Sondern da kannst du dich einfach fallen lassen, vielleicht mal was ausprobieren, dich was trauen. Mhm. Und also für mich ist das jedenfalls das so. Und du bist unter Gleichgesinnten, die das genauso wollen? Genau, die und halt auch das wollen. Man kann es so richtig krachen lassen, ohne dass es irgendwie Konsequenzen gibt. Man muss sich schützen, natürlich, das ist klar. Schutz ist wichtig, genau. Ja. Aber ansonsten hast du keine Konsequenzen, nö. Du bist nicht in einer Beziehung im Moment? Nein. Nee. Wie lange schon nicht mehr? 4 Jahre. Oh, Felicitas. Da müssen wir aber was machen. Ja, müssen wir was machen. Mann, und du schwärmst mir von den knackigen Jungs vor im Swingerclub. Kannst du dich denn da nicht in einen verlieben? Ja, du fragst sie ja nicht, sag mal, bist du eigentlich Single? Ja, komm mal, soll man die Telefonnummern tauschen und nochmal einen Kaffee trinken gehen? Das ist ja nicht Sinn der Sache. Und vor allem, ich denke immer noch, dass die meisten Solomänner, die in einem Singerclub unterwegs sind, verheiratet sind oder eine Freundin haben. Genau. Und dann wirklich eine Frau zu Hause haben, die irgendwie die nicht richtig ranlassen und oder nicht viel ausprobieren, dass sie sich dann ihren Kick da holen. Die toben sich da aus und wollen wieder nach Hause und wollen nicht Felicitas als Freundin. Nö. So. Meine Liebe, dann wünsche ich dir noch sehr viele schöne Stunden im Singerclub. Ja, probier es auch mal aus. Und ja, vielleicht. Und eigentlich wünsche ich dir aber noch viel mehr eine tolle Liebe. Das wünsche ich auch gerne mal wieder. Und dann so ein Typ, mit dem du ins Singerclub gehen kannst, dann wärst du die glücklichste Frau der Welt. Genau. So. Schön, dass du angerufen hast. Schön muss er aussehen, dass er da auch noch was hermacht, ne? Ja, natürlich. Das ist ja ganz klar. Liebe Felicitas, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Jo, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Sollte dir gerade reingezappt sein. Wir unterhalten uns heute über anonymen Sex. Das ist unser Thema. Und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr auf Sexpartys geht. Es gibt ja in den Großstädten immer mehr Angebote, von Sexpartys, halb privat organisierten oder wie auch immer organisierten Sexpartys. Wer von euch liebt anonymen Parkplatz-Sex? Wer kriegt den Kick, wenn er in einem Darkroom ist? Was passiert in einem Darkroom? Wer von euch, das ist eine Frage an die schwulen Jungs, mag es sehr gern auf Bareback-Partys zu gehen? Und so weiter. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Peter. Peter ist 56. Guten Morgen, Peter. Ja, hallo. Hallo, Peter. Jürgen, bin ich auf der Linie? Du bist auf der Linie, ja. Ja, supi, dann verstehen wir uns ja. Sehr gut. Ich hatte gerade mit deiner Crew schon mal vorbesprochen. Ja, so läuft das hier. Sag mal, deine Vorrednerin, die war ja ganz sympathisch, die sollte vielleicht mal eine Ausbildung machen als Stewardess, als Flugbegleiterin. Wie kommst du da auf? Ja, weil ich da mit einer mal einen anonymen Sex hatte. Ach so. Jet. Und somit sind wir bei dir und deinem Thema. Du hattest anonymen Sex mit einer Flugbegleiterin? Ja. Das ist ja ein tolles Ding. Erzähl mal, wie kam das? Ja, pass auf, wir haben uns auf dem Flug, haben wir uns irgendwie kennengelernt. Die hatte mich versorgt, die versorgte auch die Passagiere und so weiter und so fort. Ne? Flug von bis? Wir sind geflogen von, warte mal, muss ich mal kurz, ist 2 Jahre her, von Düsseldorf nach Madrid. Okay, das sind ein paar Stündchen, ja, okay. Ja, ja. Da hat man schon mal ein bisschen Zeit. Ich glaube, ne? So ungefähr 3 Stunden, ne? 3, 3,5 Stunden. Ja, ungefähr. Ja, ungefähr. Okay. Mhm. Und wir haben uns ganz gut verstanden und dann waren wir kurz im Landeanflug und irgendwann alle haben sie wieder angeschnallt, sie natürlich auch, ne? Doppelte Schultergurte und so weiter und so fort, vorne Beckengurt. Mhm. Und dann irgendwie musste sie nochmal austreten, ich musste auch nochmal kurz austreten, da sind wir auf der Flugzeugtoilette verschwunden und das ist dann halt mal eben passiert. Hör mal, ehrlich? Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. 1000 Augen gucken doch, wer auf die Toilette geht. Und die Kolleginnen haben das doch gesehen und das Flugzeug war gerade im Landeanflug und eine Stewardess geht mit einem Passagier zusammen in eine Toilette? Ja, das geht, Jürgen. Ja, man muss nur wissen, wie man es macht, ne? Das heißt aber, ihr hattet vorher schon geflirtet während des Fluges. Ja, klar, ja. Natürlich. Und wahrscheinlich heiß geflirtet. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt gehst du mit der Stewardess, die eigentlich schon angeschnallter sitzen sollte, auf dieses extrem enge WC im Flieger. Und was ist dann da passiert? Ja, dann ist halt immer eben so passiert, ne? Das große Programm. Einmal. Ganz genau. Einmal Geschlechtsverkehr hin und zurück. Ja. Sie war total wuschig. Wie lange habt ihr gebraucht dafür? Ihr musstet euch doch beeilen. Ja, so, ich sag mal so roundabout 5 bis 7 Minuten, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, und der Hammer war, auf dem Rückflug haben wir uns wieder begegnet. Und dann? Ja, ist das gleich nochmal passiert. Ach, du erzählst mir Märchen. Na, Jürgen, das ist wahr. Ich meine, es gibt natürlich alles. Wie war denn das denn, als ihr dann beim ersten Mal, als ihr dann wieder rausgekommen seid, da war das Flugzeug wahrscheinlich schon gelandet. Wie haben die anderen reagiert? Ja, die Besatzung, ne, die Passagiere nach der Landung machen ja alle klack, klack, klack. Die halten sich auch an keine Vorschriften, ne, sobald gelandet ist, ne, machen ihre Sicherheitsgurte aus und raus und laufen raus, ne? Ja, so schnell möglichst raus und dann die Besatzung bleibt natürlich erst nochmal dran. Und auf dem Rückflug hast du sie wieder getroffen? Das war ja die gleiche Besatzung? Ja, klar. Die war für den gleichen Flug eingeteilt und dann sind wir mit der gleichen Maschine. Ich sage es nochmal ganz kurz, von Germanwings war die Maschine, ne? Ja, ist ja egal jetzt, von wem sie ist. Kann ja auch von der Lufthansa gewesen sein oder von wem. Ja, mein Gott, oder von KLM oder Gott weiß woher. Und dann bei dem Rückflug war es wieder kurz vor der Landung? Beim Einstieg haben wir uns dann wieder kennengelernt. Und wann ist es dann zur Sache gegangen? Ja, dann haben wir uns hinterher auf dem Rückflug, dann muss ich natürlich erstmal hinsetzen, ne? Aus Sicherheitsgründen, erstmal schön die ganzen Sicherheitsvorschriften, Life Vest under the Seat und so weiter, das beten die alle vor. Und dann hatte ich noch mal kurz einen Blick ins Cockpit. Mit der, wir hatten eine super gute Pilotin. Die hat das Ding auch geflogen, wie die jetzt fliegen von der Pike auf gelernt. Davon wollen wir ausgehen, ja. Ja. Wie lange hat es dann gedauert, bis es dann wieder zur Sache ging, nachdem ihr in der Luft wart? Ja, so roundabout, halbe Stunde. Das sind aber keine Pornofantasien von unserem Peter. Bitte? Das sind aber keine Pornofantasien von unserem Peter. Nee. Also was, Jürgen, was okay. Gott kann Porno. Also Nein. Da stehe ich nun gar nicht drauf. Ne? Hör mal, mit solchen Sachen musst du mir hier gar nicht kommen, ne? Nee, ist okay. Warst du zu der Zeit solo? Ja. Ja. Und hast du denn dir eine Telefonnummer oder irgendeine E-Mail von ihr geben lassen oder hast du ihr deine zugesteckt? Ja, ich hab ihre Handynummer. Wie lange liegt das zurück? Genau. Du hast es gerade gesagt. Ja, so ungefähr 2 Jahre. Und hast du sie nochmal angerufen? Ja, wir haben uns zwischendurch auch nochmal getroffen. Und wieder Sex gehabt? Nee. Ist ja nicht. Wir haben uns vernünftig unterhalten miteinander über die Fliegerei. Also, anonymer Sex über den Wolken. Eine Geschichte von Peter. Ich danke, dass du angerufen hast. Ja, Mensch, hör mal. Erstmal, vielleicht hören ja auch ganze Menge Mädels mit, die jetzt irgendwo in einem Hotel sitzen, Stewardessen und so weiter und so fort, oder auch Piloten. Ja, die sollst du auch mal motivieren. Wir sollen die motivieren? Zu was? Einfach mal Kontakt aufnehmen. Nee, weißt du, ich glaube, dass deine Stewardess, die hat da ihren Job riskiert. Wenn das richtig rausgekommen wäre, wäre die rausgeflogen. Denn das ist, glaube ich, eisernes Gesetz, dass das nicht passieren darf, sowas. Ach, glaube ich eher weniger. Glaube ich aber ziemlich sicher, dass das so von der Fluggesellschaft nicht gern gesehen oder überhaupt nicht gern gesehen wird. Also, wir wollen sie nicht animieren, das soll jeder selbst entscheiden. Man sollte nur wissen, wie man es anstellt, ne? Natürlich. Und wie man auf die netten Stewardessen oder Flugbegleiter auch mal zugeht, mit denen mal ein nettes Wort wechselt und so weiter und so natürlich. Fort. Natürlich. Ne? Lieber Peter, danke für den Anruf. Ja. Tschüss. Mensch, motivier mal deine weiteren Zuhörerinnen für eine Ausbildung als Flugbegleiterin. Ja, das werde ich dann gleich mal machen, wenn du aufgelegt hast. Tschüss, Peter. Ja, mach das mal. Tschüss. Tschüss, Peter. Ciao. Also ich muss euch jetzt motivieren zur Ausbildung zur Flugbegleiterin. Also macht mal. Wird schon schön. So, anonymer Sex. Volker, 53. Guten Morgen. Ja, hi, Domian. Hallo Volker. Was für einen anonymen Sex praktizierst du? Ich bin sozusagen auch mehr oder weniger bekennender Swinger. Und vielleicht, was ich erzählen wollte, ist sozusagen ein Schlüsselerlebnis, was ich mit Mitte, Ende der 20er hatte. Ja. Und was mich sozusagen hingeleitet hatte, das war hier bei mir in der Region. Übrigens, das ist ein abgebrannten Club, den kenne ich auch. Also bei mir in der Region, gab es mal so eine kleine Insel in so einem Baggersee und da konnte man nur sozusagen hinwarten. Und da waren also auch, konnten wir FKK machen. Mhm. Und an einem Sommertag, sonntagsabends, waren wenig Leute da, bis hinter nur noch ein Pärchen da war und meine Wenigkeit. Und bei denen war es so, dass die sich da miteinander vergnügten, der Weise, dass der Mann stand und die Frau vor ihm kniete und ihm oral befriedigte. Mhm. Und wie weit warst du entfernt von ihm? Ich war 20 Meter etwa weit. Ja. Und sie waren weder hinterm Busch noch mitten auf der Wiese. So. Und die wussten, dass du da bist? An des Waldesrand. Die waren an des Waldesrand und ich lag und da habe ich mir erstmal geguckt und dann hat er zu mir geguckt, aber ich habe jetzt nicht geglotzt und habe dann so ein bisschen Blickkontakt und dann wusste ich auch nicht genau, soll ich jetzt hingehen, soll ich was machen, soll ich mich wegdrehen? Schwierige Situation. Soll ich mich, ein bisschen. Aber es hat mich natürlich angemacht und wie gesagt, wir waren nackt, ne? Das und letztendlich bin ich dann aufgestanden und sozusagen gemächlichen Schrittes stehend sozusagen zu ihm gegangen. Das war aber sehr mutig. Ja, was kann passieren? Sollen sie mit spitzen Steinen werfen oder so? Also, dann bist du langsam hingegangen? Ja, und nackt. Dann habe ich dann einen gewissen Abstand gelassen, so 2-3 Meter und ein bisschen gesagt, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht stören, aber was ihr da macht oder so, das macht mich an oder das gefällt mir, wie auch immer. Und dann sagte er zu mir, ja, wenn du willst, macht sie das auch bei dir. Oh. Ja, genau. Und waren die in deinem Alter oder älter? Nee, ich war, wie gesagt, Mitte, Ende 20. Die waren so um die 40, Mitte 40. Okay. Und dann habe ich so, ich sag mal, da habe ich noch mechanisch gedacht. Das hat also einen Moment gedauert, bis ich dann so gesagt habe, ja, gerne. Und das tat sie dann tatsächlich auch. Und er blieb daneben stehen? Er blieb so, ja, auch, er hat sich ein bisschen von uns abgewandt, so 2-3 Meter von uns weg, um zu gucken, dass wir nicht gestört werden. Ach. Dass wir nicht gestört werden. Aber es war doch niemand mehr da auf der Insel. Naja. Hätte sein können, wie auch immer. Okay. So, ne? Ja, und wir kamen dahinter ein kleines bisschen ins Gespräch und so, und so im Sinne von, mein Gott, ihr seid doch verheiratet, habt doch Kinder und so, wieso macht ihr das und so? Ja, sie sind Zwinger und sie würden das ab und zu machen und so, und das würde ihre, sie sind auch ein Liebes, also Ehepaar und Liebespaar und so, aber das würde ihren Sex aufpeppen. Hat sie dich denn bis zum schönen Ende verwöhnt? Ja, in kurzen Worten ja. Ah ja. Ja. Und danach gab es noch ein nettes Gespräch dann. Und dann ein kleines nettes Gespräch und dann vielleicht, aber keinen Namen, also noch Namen wussten wir schon, aber jetzt keinen Austausch, Telefonnummer, gar nichts, überhaupt nichts. Aber ab und zu sind wir hier, aber wir wissen noch nicht und vielleicht und so. Naja, ich meine, du kannst ja vielleicht ahnen, wie was ich gemacht habe. Also ich war dann halt in dem Sommer öfters da. Hast du sie nochmal getroffen? In der Tat, ja. In der Tat? Das war auch absoluter Zufall. Auch wieder auf dieser Insel? Ja, genau. Ach. Und allerdings natürlich mit Gummi und dann ging es dann richtig zur Sache. Da warst du schon vorbereitet, da hast du dir was eingestellt. Sozusagen, wenn man das so sagen will, ja. Ja, genau. Wie hast du das, du hast Ende 20, hast du vorher solche Erfahrungen nicht gemacht. Wie hast du diesen ja auch durchaus anonymen Sex empfunden? Unglaublich prickelnd. Wahnsinnig prickelnd, Adrenalin pur, hätte ich beinahe gesagt. Also unglaublich prickelnd. Und das habe ich, seitdem versuche ich das irgendwie in eine Beziehung einzubauen oder umzusetzen. Und das war die Initialzündung für dich auch dann in Zwingerclubs ja, später genau, zu gehen? Genau, ja, bis viele heute. Sachen zu machen und so. Und unterm Strich, ich bin heute alleine. Also es ist so, dass ich kommuniziere das mäßig öffentlich, also sozusagen mein Freundeskreis weiß das. Und auch wenn ich hier eine Frau kennenlerne, digitalisiere ich das relativ frühzeitig. Aber du sagst unterm Strich, ich bin heute allein. Das heißt so, so viel für mich jetzt. Ich habe es so doll getrieben, dass ich keine feste Beziehung habe. Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jede Woche in den Dackel oder so. Um Gottes Willen, nein. Ganz im Gegenteil. Es ist gar nicht die Menge. Es ist einfach nur die Möglichkeitsform und die Quantität, die Qualität, nicht die Quantität. Warst du denn mal in einer längeren Beziehung dann später? Ja. Ja. Das längste war 9 Jahre. Und letztendlich war das hinterher auch ein bisschen so, ich wollte mehr, also nicht nur mit dem Swingen, sondern allgemein irgendwie so Experimente machen, irgendwas und so. Und sie war da sehr bedeckt und ein bisschen blümchenhaft, hätte ich beinahe gesagt. Und war das der Grund, weswegen ihr dann auseinandergegangen seid? Mit kurzen Worten, ja. Ja, mit kurzen Worten, ja. Ja. Das heißt, du hast auch noch keine Partnerin gehabt, die auch leidenschaftlich mit in Swingerclubs gegangen ist? Einmal hatte ich eine, die war aber verheiratet und hat sich letztendlich für den Mann entschieden. Das hatte ihr gedankt, indem er hinterher mit den beiden Kindern Tritt gegeben hat und sich eine andere Frau genommen hat. Kannst du dir vorstellen, du bist jetzt 53, dass du nochmal dich auf eine längere Beziehung einlässt? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich bin nicht fürs Alleinsein geschaffen. Ja, hätte sagen können, dass du eher so ein Einzelgänger bist und sagst, ich find's cool in so. In gewisser Weise bin ich, meine, jeder Mensch ist ein Unikat, ne, aber, aber natürlich, sicherlich bin ich auch ein Einzelkämpfer oder so, aber letztendlich mit dem Rücken zur Wand alleine ist immer doof. Aber wenn man so viele Jahre in den Swingerclub geht, wie du es jetzt getan hast, ist das dann nicht irgendwann auch alles langweilig? Man hat das tausendmal schon gesehen. Und wir reden jetzt über einen langen Zeitraum. Wir reden aber jetzt nicht über 500 Besuche oder 1000. Also. Also das, wie gesagt, man muss jetzt unterscheiden zwischen diesem langen Zeitraum, wo diese Leidenschaft schlummert oder auch da ist und dann öfters sich auch Bahn bricht. Aber es geht jetzt gar nicht mal sehr um die Menge. Naja, zum Beispiel jetzt, du bist jetzt solo. Wie oft im Monat gehst du hin? Ach. Wir reden von mehrmals im Jahr. Ach so, nur ein paar Mal im Jahr. Ja. Hat was mit der Menge des Geldes zu tun, hat was mit Lust und Laune zu tun. Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht auch ganz clever, weil sonst nutzt es sich vielleicht doch ab. Natürlich. Ich habe da Leute kennengelernt, die schon weit über 70 sind. Und den hatte ich jedes Mal, wenn ich da war, und ich war nicht oft da, die waren immer da. War dann wirklich, das war dann fast wie so ein Kegelabend. Also du bist experimentell drauf, das höre ich schon. Hast du Erfahrung mit Parkplatzsex? Ganz gering, ist tendenziell doch nicht so mein Ding. Ich bin mal gespannt, ob noch jemand anruft und uns da ein bisschen was drüber erzählt. Klar. Weil das ist ja noch eine ganz andere... Ja, völlig anonym, wenn du nicht gerade... Völlig anonym. Und wenn es im dunklen Master, erkennst du die Leute vielleicht kaum. Ja, wenn du noch wenn das Nummernschild abschraubst, ist absolut anonym. Ja, ja, genau. Lieber Volker, danke für deinen Anruf zum Thema. Okay. Dankeschön. Tschüss. Schön, dass es dich gibt, wenn auch du bald verschwindest. Ja, so wird es sein. Lieber Volker, vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unser Thema anonymer Sex. Wer von euch betreibt anonymen Sex? Wer macht komische Sachen für Menschen, die das nicht kennen? Wer geht oft zum Beispiel in Darkrooms oder wer hat Sex auf Parkplätzen und mag darüber erzählen, wie das da so abgeht und was ihr so schön daran findet? 0800 220 5050. Hier ist Jessica. Jessica ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo Domian. Hallo Jessica, freue mich, dass du hallo. Da bist. Ja, danke. Ich rufe das erste Mal an bei euch. Sehr gut. Und dann gleich zum Thema anonymer Sex. Ja, genau. Was und machst du? Zwar, ich stehe auf SM, auf Hardcore SM und habe das schon sehr früh gemacht. Mit 14, 16 hat das bei mir angefangen. Wie hast du das mit in den jungen Jahren entdeckt an dir? Das habe ich entdeckt, zum Beispiel, man kennt ja solche solche Filme zum Beispiel, wo mal hier ein Mann mal eine Frau eine Ohrfeige gibt und sowas. Mhm. Und da habe ich schon mit 12 gemerkt, dass ich irgendwie anders bin, dass ich darauf reagiere, dass ich da das sehr erregend finde oder so. Und ich glaube auch, dass man das ganz, ich glaube auch, dass man so solche Sachen ganz jung schon spürt irgendwie. Ja, vielleicht noch nicht so ganz klar, man hat man so eine Intuition, merkt man schon. Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm. Und bei mir war die Intuition halt immer, dass ich immer von einem Mann, der stärker war als ich, und das sind ja Männer generell als Frauen, dass das dann, dass mich das total anschaut. Und dann mit 14 hat das dann richtig angefangen, da habe ich dann jemanden kennengelernt im Internet. Und wie alt war der? Der war 3 Jahre älter wie ich. Ja. Hast du den gezielt gesucht für diese Art der Sexualität? Ich habe schon damals immer schon ein bisschen gezielt gesucht, aber ich habe nie jemanden gefunden. Und dann auf einmal hat er mich damals angeschrieben und haben erst so ein bisschen gequatscht und dann so nach ein paar Wochen und so. Haben wir dann über Cam halt, hat er mir dann halt Anweisungen gegeben, zum Beispiel, ja, zieh dich mal aus und hau dich mal mit dem Gürtel auf die Brüste und sowas alles und und er hat dann zugeguckt und das hat mir gefallen. Das war wahrscheinlich dann der endgültige Auslöser für diese, ja, für diesen Fetisch. Der endgültige Auslöser war, da bin ich mit 16 ich habe damals in Hannover gewohnt, bin ich mit 16 in eine benachbarte Stadt gefahren und habe dann halt über Internet jemanden kennengelernt und so und habe dann zweimal mit denen geschrieben. Und er war auch 3 Jahre älter und dann war das so, dass ich gegen 11 Uhr dann zu denen hingefahren bin und glaube 5 Uhr nachts dann wieder nach Hause. Also ich bin zu denen angekommen und er hatte schon Rammstein-Musik an und hatte auch schon, die ganze Wohnung war dunkel, hatte auch Kerzen an und sowas alles. Und ich bin dann da reingekommen. Wie aufregend und wie gefährlich. Ja, genau, ja. Das habe ich mir dann im Nachhinein auch gedacht. Ja, erzähl mal weiter. Du kamst rein, Rammstein-Musik, Kerzen, dunkel. Genau, Kerzen an und dann erstmal begrüßt, hallo. Und dann sollte ich mich auch schon in die Ecke stellen und hat gesagt, zieh dich aus. Was hatte er an? Der hatte ganz normale Sachen an. Ach so. Der hatte ganz normale Sachen an. Der hatte jetzt kein Lack oder Fetisch oder irgendwie sowas. Und was hat der dann mit dir gemacht in der Nacht? Ja, und zwar war das so, dass, jetzt habe ich den Fadenkopf verloren, einen Moment. Also du kamst rein, musstest dich in die Ecke stellen und er sagte, ach so, ausziehen. Genau. Da meinte er, zieh dich aus. Und ich war ja noch ein bisschen ganz verschüchtert, weil ich ja das noch nie in der Praxis wirklich gemacht habe, so mit jemandem gegenüber. Und habe mich dann leicht ausgezogen, das ging nicht schnell genug und schon hatte ich die erste Ohrfeige sitzen. Und das war dann so für mich erstmal ein totaler Schock, weil ich ja gar nicht wusste, wie mir geschieht. Und dann ging das weiter und weiter. Und dann habe ich mich dann komplett ausgezogen und schon die nächste Ohrfeige dann schon gehabt und dies und das. Und dann hat er mir die Hände auf den Rücken gefesselt und hat mich dann mit einem Kopfkissen, ich musste mich dann auf den Rücken legen und mit dem Kopfkissen hat er mich hat er meine, also mir die Luft abgeschnitten. Also der hat das Kopfkissen praktisch über mein Gesicht gelegt und hat mich dann benutzt in dem Sinne. Boah, Jessica, was für eine hochgefährliche Lage für dich. Stell dir mal vor, du wärst da an einen Verbrecher geraten. Ja, ja, aber der Kick war es auf jeden Fall wert. Mann, oh Mann, hattet ihr denn vorher irgendein Codewort ausgemacht? Oder wusstest du gar nicht, dass es das gibt? Doch, ich wusste, dass das gibt, aber bei mir war das so, dass ich immer schon auf Risiko. Mhm. Also es war nie, ich habe bis heute kein Codewort. Also bei mir gibt es einfach kein Codewort. Du bist ja mittlerweile im hohen Alter von 26 Jahren. Ja, und, genau. Und das Thema heißt ja anonymer Sex. Das, was du gerade erzählt hast, war ja nun mega anonym. Anonymer geht's ja kaum noch. Nein, genau. Betreibst du das bis heute genauso, dass du immer so mit Fremden nicht, also Menschen, die du nicht kennst, Männer und sowas machst? Also ich habe mich dann ja in diesen Jahren dann immer mehr gesteigert und immer mehr. Und das wurde dann schon immer heftiger und heftiger, weil ich einfach diesen Schmerz einfach brauchte auch mit und dieses Verlangen einfach dominiert okay, zu werden. Aber wie bist du an diese Männer rangekommen, die das mit dir gemacht haben? Die findest man ganz auf dem Internet. Also auch anonym. Also, anonym, ja. Aber man gibt jetzt zum Beispiel einen Nick ein und klar. Gehst du ab und zu denselben Männern oder müssen es immer andere Herren sein, die du Es gab mal welche, mit denen ich mich öfters getroffen habe, aber das war eher selten. Sonst hatte ich eigentlich alle 2-3 Tage immer jemanden anderes. Bis heute? Nein, bis heute nicht. Also ich habe jetzt seit 3 Jahren einen festen Freund und mit dem bin ich auch sehr glücklich. Und wir haben auch SM-Sex und wir haben aber auch normalen. Also wir haben auch nicht täglich SM. Also es muss auch ein bisschen stimmen. Steht er da auch drauf oder macht er das dir zu Liebe? Nein, er steht da auch drauf. Ja. Was für ein Glück für dich. Ja, ich bin auch sehr froh darüber. Ja. Aber wenn du so eine krasse Zeit schon hinter dir hast und solche Sachen gemacht hast, wie du es uns gerade erzählt hast, prickelt es dir nicht manchmal, dass du das auch jetzt, obwohl du in einer Beziehung bist, das doch auch mal nochmal heimlich machen möchtest? Nein, auf keinen Fall. Sehr gut. Weil mit meinem jetzigen Freund, den ich jetzt habe, das ist so ein Mann, besseren, stärkeren Mann gibt es nicht für mich. Also, Glückwunsch. Der auch alles mit mir auslebt und ich habe mir zum Beispiel, er steht ja zum Beispiel auch auf KV und das habe ich mir damals nie vorgestellt, dass ich das mit jemandem mache. KV und, heißt? KV, also Kaviar-Sex. Ich wollte es nur, dass du es mal aussprichst. Das heißt, wer macht da was? Also mit der Kacke rumspielen. Ja, das ist mir schon klar. Wer spielt da mit welcher Kacke? Ach so, ich spiele mit seiner. Ehrlich? Ja. Das heißt, er macht es auch vor dir oder auf dir? Ja, er macht es auf mir und er macht es auch neben mir, wo ich mich dann drin suhlen muss. Ah, Jessica, wie krass. Ja. und zum Beispiel, das habe ich mir nie vorgestellt, das mit jemandem irgendwie mal was zu machen, weil das war immer so eine No-Go für mich. Aber ich habe diesen Mann so lieben und so lieben gelernt und alles. Und ich, wenn ich diesen Mann auch verlieben würde jetzt, was ich nicht hoffe, ich würde das nie wieder mit einem anderen machen. Mhm. Weil es ist ein Zeichen meiner Liebe und das ist auch das erste und das letzte Mal. Ja, und auch diese Praxis und diese Praktik macht ihm auch Spaß. Ja, das tönt ihn sehr an, auf jeden Fall, ja. Da musste ich mich auch ganz, dafür einmal ein bisschen zwingen, die ersten paar Male. Aber dann mit der Zeit hat es mir auch sehr gefallen, wo ich auch sehr überrascht war. Dann. Wer hat denn da, ich meine, das ist ja ein irres Tabu, das anzusprechen, das vorzuschlagen. Hat er das dir vorgeschlagen, das zu machen? Er hat gesagt, also wir haben damals über Vorlieben und sowas gesprochen mit und wo man sich dann näher kennengelernt hat und so. Und der hat das dann mal angesprochen. Und da habe ich gesagt, was, um Gottes Willen, und ja, wieso, versuch's doch nicht, versuch's doch mal und so. Und dann war ich erst ein bisschen zimperlich und dann ging es Stück für Stück. Hat er das schon mal mit einer anderen Frau gemacht? Er hat es mal versucht mit einer anderen Frau, aber das hat nicht nicht gewirkt, also das war nichts für ihn oder das war auch nicht für die Frau und ja. Wo macht ihr das denn? Ihr könnt das ja nicht im Bett machen, da ist alles versaut. Nein, also da gibt es zum Beispiel einfach keine Ausleckware, zum Beispiel einfach zum Aufwischen. Also, okay. Aber die Badewanne gibt es auch natürlich. Ja. Badewanne macht natürlich noch mehr Spaß. Aber die Wohnung, das Schlafzimmer stinkt wie ein Schweinestall danach. Nein, nicht unbedingt. Nein. Wenn ihr da mit Kot euch einschmiert und agiert. Ja, das ist Gewöhnungssache. Man riecht es auch gar nicht mehr dann mit der Zeit. Also wir machen das ja auch nicht tagtäglich oder so, ne? Jetzt, also das ist schon mal an einem besonderen Tag, sag ich mal. Es ist wirklich sehr krass. Jetzt muss ich das auch noch fragen, weil wir neulich das Thema hier hatten. Also ihr schmiert euch damit ein. Also er schmiert nur mich damit ein, ja. Er bleibt relativ sauber, sag ich mal. Hat er denn auch schon mal seinen Kot auf dir direkt abgelegt? Nein, das hat er nicht gemacht, okay. Aber ich habe es auch schon im Mund gehabt. Genau das wollte ich nämlich jetzt fragen. Ja. Isst du es? Dazu möchte ich jetzt nicht sagen. Also ja. Ja. Aber ich schluck es nicht runter. Also ich kaue darauf rum und dass es ihm gefällt und so, aber ich schluck es nicht runter. Also Jessica, auch an dieser Stelle, ich meine Sexualität, ihr macht es im Einvernehmen und ist euer Ding. Insofern macht, was ihr wollt. Aber hier ist auch noch der hygienische Gesichtspunkt zu berücksichtigen. Das ist natürlich völlig voller Bakterien und weiß ich jetzt. Ja, das stimmt. Nee, also wie gesagt, wir machen das auch ganz selten. Wir machen das nicht tagtäglich und so. Also das ist wirklich mal eine Ausnahme, wenn mal ein schöner Tag war und so. Und wenn wir das mal jetzt, sag ich mir, in einer Woche mal gemacht haben, dann reicht es aber auch erstmal wieder für zwei. Also das ist. Ach so, aber dann nach zwei Wochen dann doch schon wieder. Ja, ich dachte jetzt dann reichen, das reicht jetzt mal für ein halbes Jahr, aber nein, in zwei Wochen. Nee, so auch wieder nicht, nein. Jessica, was hast du uns erzählt? Jetzt machst du ganz viele Menschen schlaflos. Aber ich habe danach gefragt und das ist eure Sexualität und du hast sehr offen darüber gesprochen. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Wie gesagt, es ist in eurem Einvernehmen passiert das. Was ihr nur bedenken müsst, ist, dass ihr euch da wahrscheinlich sehr viele, oder dass du dir da einige Krankheiten holen kannst. So. Ich weiß ja, dass er gesund ist. Ja, ich das, weiß ja, was er auch isst. Ja, ne? Also ja. Von daher. Damit ist es, glaube ich, nicht getan. Aber nun gut, ich danke dir für deine Offenheit. Ja, ich danke auch. Und Grüße an deinen Freund. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, tschüss. Jetzt muss ich mich erstmal eine Runde erholen. Dass es auch noch so weit kommt, hatte ich eigentlich nicht gedacht. Hier ist Peter. Peter ist 61. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, lieber Domian. Hallo, Peter. Endlich darf ich noch in letzter Sekunde mit dir sprechen. Na, wir haben noch gut Zeit. Nein, ich meine in letzter Sekunde, bevor du aufhörst. Also. Ich bin seit Anfang an dabei. Ja. Und ich habe beinahe schon geweint, als ich das gehört habe. Ah. Also, aber ich gönne dir natürlich dein anderes Leben auch. Ja, vielen Dank. Aber ich freue mich, dass du dann eben heute noch anrufst. Ja, ich bin auch so, ich war ganz baff. Und zwar, mich hat motiviert zuallererst der Anruf von meinem Namensvetter. Ja. Und Domian, sei mal nicht böse, ich will dem Mann auch nichts Schlechtes. Mit dem. Aber du hattest eine Vermutung, dass du verkohlt wirst. Und ich bin sicher, Domian, du bist verkohlt worden. Du meinst, sowas gibt's nicht. Ich bin 31 Jahre geflogen. Ah, bist du Pilot? Und das ist jetzt nicht gelogen. Ich bin wirklich hier bei einer großen deutschen Ferienfluggesellschaft geflogen, die es inzwischen nicht mehr gibt. Mhm. also den Namen nicht mehr. Warst du Steward oder Pilot? Genau, Steward. Ich war nämlich Besatzungsmitglied, ich habe mich um die Herrschaften gekümmert. Mhm. Und vor allen Dingen im Landeanflug, Domian, da wollen wir einfach mal die Dinge sein lassen. Erstmal von, ich hatte erst, als er anfing zu erzählen, hatte ich ja geglaubt, dass es ein Langstreckenflug ist. Mhm. Wo vielleicht schon, aber im Landeanflug, wenn die Flugbegleiter alle sitzen, nee. Aber das ist jetzt auch egal. Ich wollte nur nicht, dass du so verkohlt wirst. Okay, du hast noch einen anderen Aspekt zum Thema. Ich bin ein Parkplatzmensch. Also ich bin ein schwuler Mann, klar. Ein schwuler Parkplatzsexer. Jawohl, ja. Ah, ja, erzähl mal. Was machst du da genau und wie läuft das ab? Ja, was ich jetzt mache, das hält sich alles in Grenzen. Also bisschen oral, anal passiert gar nichts. Und nur ich habe für mich festgestellt, wie auch die erste Anruferin, dass erstens mal im Freien, auch so wie das Wetter jetzt zum Beispiel ist, bei so schönen Temperaturen, ich finde das unheimlich prickelnd. Erzähl doch mal auf welche Parkplätze fährt man denn da? Ich wüsste gar nicht, wo man da hinfahren soll. Wo? Also ich bin ja auch hier in NRW zu Hause und auch hier im Grunde genommen um Düsseldorf und um Köln herum ist fast auf allen Parkplätzen was los. Ach. Doch. Auf Autobahnparkplätzen? Mhm. Ja. Aber da stehen in der Regel die Lastwagen, dann gibt es irgendwo ein Rasthaus. Ja, und ja. Ja, muss ja nicht, sind ja nicht alle. Du hast ja auch Parkplätze, wo nur so Toilettenhäuschen sind. Ja, das stimmt, du hast recht, ja. Und genau. Das sind ja nicht nur, Raststätten gibt's ja gar nicht so viele. Aber du hast ganz viele Parkplätze, wo eben nur so ein Toilettenhäuschen ist, wo vielleicht sogar noch ein bisschen Grün drumherum ist. Aber das passiert dann nicht in diesem Toilettenhäuschen. Auch. Also ich mag es nicht so. Das ist ja eklig, das stinkt obwohl immer. Obwohl ich ein kleines Ferkel bin, wo ich auch dazu stehe. Ich meine, das muss jeder für sich selber beurteilen. Aber genau wegen der Geruch, das ist nicht so meine Sache. So, jetzt pass auf, jetzt fährst du auf einen solchen Parkplatz drauf. Da stehen vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 Autos. Genau. Da sitzen Leute in dem Auto drin. Und es spazieren welche rum und da bin ich schon ganz nervös. Und dann gucke ich mal, wer da so rumläuft. Ja. Ob da vielleicht ein Opfer in Anführungszeichen dabei ist. Bist du denn nachts oder am Tage da? Sowohl als auch, das habe ich auch deinen Kollegen schon gesagt. Also in dem Sinne anonym, ja. Also ich zum Beispiel habe für mich festgestellt, dass mich Zuschauen auch sehr elektrisiert in gewisser Weise. Also wenn du zuschaust, als Voyeur quasi. Das heißt, da muss es Tageslicht. Und was auf den Parkplätzen dann auch manchmal sehr interessant ist, wenn dann so zwei Jungs oder so zugange sind, die dann gerne vielleicht einen Dritten dabei haben wollen. Ja, und dann versuche ich mich da ein bisschen anzuschleichen und dann gibt es schon so mit Zuzwinkern oder sogar manche winken einen heran oder so. Naja, und also dann spielt man da ein bisschen mit. Man tastet sich so vorsichtig ran, ob der andere einen will oder ob die anderen das möchten. Ja, genau. Spricht man eigentlich da auch? Fragt man? Ja, ich denke, das ist so ähnlich wie im Swingerclub, wie die Dame das auch erzählt hat. Du findest manchmal wirklich, ich habe sogar einen Freund auf einem Parkplatz kennengelernt, den ich dieses Jahr 30 Jahre kenne und unser Kontakt ist geblieben. Das ist ja eine tolle Sache. 1986, das weiß ich noch genau, einen Tag vor meinem Geburtstag. Passiert das denn dann, gerade bei so schönem Wetter, eher dann vor den Autos oder setzt man sich dann in das Auto und macht's da? Also, Domian, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Es gibt Leute, ich habe schon gesehen, du hast ja auf manchen Rastplätzen, eigentlich auf vielen, sind so Bänke mit Tischen. Ja. Wenn man sie, was essen möchte, so eben Rast macht. Und wo dann auch... Da liegen die Jungs auf dem Tisch oder wie? Das sind so Betontische manchmal, ne? Die halten was aus. Oder auch in der Dortmunder Gegend, da fahre ich auch schon mal hin. Ich habe zum Beispiel auch einen Bekannten, der dann, mit dem verabrede ich mich dann, da fahren wir gemeinsam los. Weil ich bin auch der Meinung, dass viele Menschen, ich gehöre auch dazu, da bin ich auch sehr ehrlich, ich glaube, ich habe auch so eine exhibitionistische Ader. Das heißt, du willst auch gesehen werden und du willst, dass jemand zuguckt. Aber weißt du, Peter, ich war in meinem Leben sicher auf 1000 Parkplätzen, schon auf 1000 Autobahnparkplätzen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Warum sehe ich das nicht? Domian, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich, nachts und zu allen Zeiten war ich schon auf Autobahnparkplätzen. Wenn du sagst, bei Tageslicht passiert das auch. Da gibt es ja auch den ganz normalen Publikumsverkehr mit Familie, mit Kindern und so weiter. Wie geht denn das, dass man sich da absondert? Das kommt eben drauf an. Es gibt ja auch Parkplätze, wo zum Beispiel entweder ein Wald dahinter ist oder Büsche dahinter sind oder so. Und dann hast du, wenn du da mal schaust, wenn du mal irgendwo Pipi machen musst auf dem Rastplatz, dann geh mal nicht in die Toilette, sondern wenn da Büsche sind, in die Büsche. Da siehst du schon überall die Tempotaschentücher. Das finde ich eklig, dass die alles wegschmeißen dort. Ja, ja, ja. Aber, und wie gesagt, das ist ja nicht nur eine schwule Geschichte. Das ist im Hetero-Bereich genau das Gleiche. Und der Witz ist, es gibt dann Parkplätze, wenn man so in der Szene so ein bisschen drin ist, wo man dann schon weiß, da sind mehr Hetero-Leute und da sind mehr Schwule. Woher weiß man das, ob das ein Hetero- oder ein schwuler Parkplatz ist oder Mischparkplatz? Weil ich mich mit diesen Menschen auch dann öfters schon mal auch unterhalte. Ach so, das heißt also Learning by Doing. Du fährst viele Parkplätze an und machst deine Erfahrungen dort. Ja, oder es ist einfach so wirklich, bei mir ist das auch so, wie jetzt die letzten Nächte, ich war jetzt nicht unterwegs, aber wenn das so schön warm draußen ist oder so, ja, ich habe in meiner Wohnung 26 Grad und dann will ich raus an die frische Luft. Dann packe ich meinen Hund ins Auto und dann fahren wir los. Wie ist das denn? Hat man wie alt bist du? 61? 61 schon, ja. Auch noch so gute Chancen, dass man da nicht frustriert wieder wegfährt? Du, ich bin da nicht frustriert. Erstens mal, ich gehe nie unter dem Aspekt raus, es muss. Ich gehe unter dem Aspekt raus, es könnte. Und dann freust du dich? Und wenn es ist, ist okay. Und wenn es nicht ist, ist auch okay, war ich an der frischen Luft. Ist es denn öfter der Fall, dass nichts passiert? Das hält sich die Waage. Nein, meine Frage ist, ob man auf dem Markt als 61-jähriger Schwuler dann noch überhaupt eine Karte hat. Komischerweise dort eher als im Club oder im einschlägigen Lokal. Wie oft fährst du dahin? Wie es das Wetter zulässt. Gut, jetzt nicht jeden Tag oder so, aber wenn das Wetter so ist und wenn ich jetzt nicht unbedingt, wenn am Wochenende unter Umständen, wenn kein Domian ist, dann bin ich unterwegs. Aber ich bin ohnehin ein Nachtmensch und fahre auch schon mal um eins oder um zwei los. Aber eben umgekehrt auch tagsüber. Und mir ist es fast lieber tagsüber. Ja, und ist die ganze Nacht dann da Betrieb auf den Parkplätzen auch? Oh ja, das geht durch. Und das Interessante ist, also ich habe auch festgestellt, dass es sehr viele Bi-Männer gibt, die dort auftauchen. Ja, ja. Und oftmals sogar in den frühen Morgenstunden. Volle Arbeit machen ja, die sich so ja, nett. Ja, ja. Kommen aus dem Ehebett raus, dann noch schnell ein bisschen Sex auf dem Parkplatz und dann zur Arbeit. Obwohl ich da auch einen sehr netten Menschen kennengelernt habe, auch die Freundschaft hat sich über Jahre, und das ist auch die beiden, die waren verheiratet. Mhm. Und ich habe dann auch ganz schnell die Frau kennengelernt. Mhm. Er hat mit mir mit offenen Karten sofort gespielt. Mhm. Und hat mich dann eingeladen und ich bin dahin und wir haben so ein tolles Verhältnis. Jetzt ist er leider vor 2 Jahren verstorben. Mhm. Und aber auch auf dem Parkplatz. Aber du wirkst ganz entspannt und hast Freude an dieser Art der Sexualität. Ich stehe dazu, Domian. Ja. Fertig aus. Ja. Und ich tue ja niemandem was an. Nein, natürlich, völlig in Ordnung. Hast du denn, du bist nicht in einer Beziehung zurzeit? Nee, leider, da wird sich wahrscheinlich auch nichts mehr tun. Ja. Aber ich arrangiere mich damit. Was nicht ist, kann ich ja nicht zwingen. Ja, so muss man sehen. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich. Und ich bin also eingebettet in einen sehr netten Freundeskreis. Ja. Hab auch noch mit ehemaligen Kollegen Kontakt. Das Leben verläuft gut. Ja, ich bin zufrieden. Vor allen Dingen habe ich jetzt wieder einen neuen Hund. Lieber Peter, ich freue mich sehr, dass wir uns akustisch kennengelernt haben und wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Und ich freue mich total, dass ich mit dir sprechen durfte und wünsche dir von ganzem Herzen das allerbeste ab dem nächsten Jahr. Dankeschön, sehr freundlich. Jetzt ab sofort, aber dann in deinem neuen Leben. Danke, sehr freundlich von dir, Peter. Okay, tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Und hier ist Dirk. Dirk ist 45. Guten Morgen, Dirk. Servus. Ja, hallo Dirk. Jetzt bin ich gespannt, was für einen anonymen Sex du magst und praktizierst. Ja, Haus, Gangbangs und Herrenüberschusspartys. Herrenüberschusspartys. Also das volle Programm. Ja. Das, was die erste Person, die nette Dame, wie hieß die Facility? Felicitas. Ja, genau. Also das kann ich alles bestätigen, was die da so erwähnt hat, dass man sich trifft am Tresen, ein Warm-up macht, dass die Frau jemanden sich aussucht. du, das sind dann 5, 6 Leute. Mhm. Die werden dann, naja, dann macht die Frau auch schon mal auch da am Tresen Warm-up, guckt sie, was in der Hose ist, so ungefähr. Echt? Guckt die rein? Guckt die, holt die den Blowjob. Dödel schon mal raus? Ja, ja, holt den Dödel raus, macht einen Blowjob und dann guckt sie, was sie in der Hand hat. Ja, echt so. Und dann sagt sie, okay, ihr könnt mitkommen, Jungs, dann geht geschlossen in so einen separaten Abteil. Mhm. Ja, und dann wird ausgelost, wer nimmt welches Loch. Du bist einer der Jungs und das sind dann in der Regel 5, 6, 7, 8, 9 Männer. Ja, also 5 aufwärts. Ist es so, ja, du hast es gerade schon angedeutet, also ihr kommt da nicht einzeln, ihr besteigt die Frau nicht einzeln, um es mal technisch auszudrücken, sondern ihr ballt euch alle um die Frau rum? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ja, die klassische Art und Weise. Das heißt, einer benutzt das Hinterloch, einer benutzt das Vorderloch. Okay, verstehe das schon. Das war vorher abgesprochen. Man, mhm. ne, und dann ist dann oral. Okay, es sind weil ja drei Möglichkeiten. Und wenn dann noch 9 andere Männer da sind, was machen die? Ja, die stehen dabei und halten sich die Wichs nicht dabei ein. Und dann sagen sie so, ich will auch mal dran. Da wird dann einfach klassischerweise dann getauscht. Das machst du gerne. Bitte? Das machst du gerne. Sowas machst du gerne. Ja, ist ein Kick. Warum? Ja. Ist schwer zu sagen. Ist die Spannung in der Luft, das macht man nicht alltäglich und bist du solo? Ich bin solo, ja. Definitiv. Es kann ja eben passieren, dass du, wenn da so viele sind, dass du gar nicht so oft zum Zuge kommst. Die meiste Zeit stehst du daneben und befriedigst dich selbst. Nee, man wartet doch ab, bis der Erguss kommt und dann irgendwann ist man dran. Es ist so. Wenn dann drängelt man sich vor, das ist dann irgendwie, kommt man dann die Ellbogen raus, sagt man so, jetzt will ich dran und dann ist das so. Und dann man drängelt sich zur ersten Stelle hin. Ich meine, da sind jetzt viele Männer, viele erregte Männer. Ist das auch so ein bisschen so eine homoerotische Atmosphäre? Nein. Nein, gar nicht. Nein, um Gottes Willen gar nicht. Weil ihr berührt euch ja auch, ihr seid ja ganz eng. Ja, klar, aber das macht mir nichts. Aber es macht dich auch nicht an. Nee. Das ist ja eigentlich egal. Das ist mir total egal. Ja. Absolut. Wenn ihr dann zum Höhepunkt kommt, ejakuliert ihr alle auf der Frau? Das wird vorher auch abgesprochen, teilweise. Mhm. Ist ja so, welche können das halten? Und dann, wenn die Frau sagt, so, ich möchte gern euren Saft sozusagen. So spricht man im Singerclub, ihr Lieben, ihr müsst jetzt das so hinnehmen. Also ich rede jetzt so, dass wenn ihr ihren Saft gerne ins Gesicht haben möchte, ja. dann legt sie sich in einer Position hin, wo dann alle dann drumherum stehen und dann dementsprechend dann Vollgas geben. Wie ist denn die Situation, wenn es dann passiert ist, wenn alle ihren Höhepunkt hatten, geht man dann ganz schnell auseinander oder was macht man dann? Nö. Da wird erstmal ein bisschen gekichert, ein bisschen gelacht, dann sagt sie, wow, war geil, war schön, dann gehen dann alle dann zum Tresen, unterhält sich dann, wie gesagt, dann kann man sich auch nochmal stärken am Buffet, wie die Frau vorher erwähnt hatte, schön. Mhm. Ja, und dann werden vielleicht Nummern ausgetauscht, wenn das dementsprechend gut gewesen ist und dann... Aber ich gehe mal davon aus, dass das in der Regel dann auch immer eher anonyme Menschen sind, mit denen du das machst. Nein, ich habe jetzt 2 Pärchen kennengelernt, wo ich jetzt regelmäßig immer in Kontakt bin und dann schließe ich mich der Meute immer mit an. Mhm. Ich bin immer herzlich eingeladen, haben die gesagt. Ach so. Wie lange bist du schon solo? 3, 4 Jahre. Mhm. Vorher längere Beziehung gehabt? Ja, eine Ehe. Ja. Hast du ist leider auseinandergegangen und habe dann durch einen Zufall... Ich wollte mit einem Bekannten Bier trinken gehen, irgendwo, und dann habe ich mich gewundert, was ist das denn hier für eine Diskothek oder Kneipe? Alle sitzen hier halb nackig rum, ja, und so kam ich dann zu diesem ganzen Thematik Swingerclub. Ach so, das heißt, so ganz lange bist du dann auch noch nicht dabei? Nee. Ja? Es war damals Halloween gewesen und da habe ich eingeladen, komm, ein Bier hier runter, ein Bier trinken, und ich so, oh, klar, komm, ich komm runter, Bier getrunken, also wollten Bier trinken gehen, bin hingegangen, und hab du gesehen, hör mal zu, ich muss ja anstellen, was ist denn hier für ein Ding? Ja, und dann waren wir da drin und hab ich gesehen, oh, hallo, halbnackte Menschen. Mhm. So, okay. Mhm. Ja, und so kam ich dann zu der ganzen Thematik rein. Das heißt, du hast jetzt schon ein bisschen Blut geleckt, was diese Sache anbelangt. Ja. Bist dabei. Wie oft machst du es? ja, durch meine Arbeit kann ich halt nicht so oft machen. Ich arbeite in so einem Vollkontischichtsystem. Mhm. Und naja, es kann mal sein, einmal im Monat, zweimal im Monat. Durch den Zeitfaktor schaffe ich das nicht. Ist das ja bewusst gewollt von der Frau, aber eine irre Entwürdigung der Frau. Wie denkst du über die Frauen, die das möchten? Die das machen? Nein, die möchten. Nein. Es gibt viele Frauen, die. Ich habe ja schon gesprochen mit ein paar Frauen, so wie du jetzt gerade mit mir redest. Mhm. Habe ich auch so gefragt, so, was macht die da unglaublich an? Ja, dieses heruntergesetzte Erniedrigung, in Anführungszeichen. Die wollen das. Die wollen das. Lieber Dirk, die Sendung ist vorbei. Danke, dass du angerufen hast. Alles Gute. Tschüss. Wohl, alles klar. In der Technik, Benjamin Vlies. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wünsche euch eine gute Nacht. Schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.